Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 16. Wer kennt das Buch Reise um die Erde in 80 Tagen oder In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne? Der Exzentriker Phileas Fogg wettet mit Clubmitgliedern um 20.000 Pfund Sterling, dass er es schafft, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Er bricht mit seinem Diener Passepartout auf, verliert aber vermeintlich die Wette, weil er nach einer mehr als abenteuerlichen Reise die vereinbarte Zeit um 5 Minuten überschreitet. Am nächsten Tag wird er gewahr, dass er durch das Überschreiten der Datumsgrenze einen Tag gewann und schafft es 3 Sekunden vor Ablauf der Zeit, die Wette doch noch zu gewinnen. Happy End. Wie auch immer las ich neulich auf einer Webseite, dass sich interessierten Cachern gegebenenfalls nun die Möglichkeit böte, in einer kleinen Gruppe in 80 Tagen einmal um den Globus zu reisen und dabei 40 Länderpunkte auf 5 Kontinenten zu ergattern. Ich meine mich in diesem Zusammenhang an einen Preis um 23.000 Euro plus minus zu erinnern. Terminierung wohl nach Absprache. Nun, ich für meinen Teil denke, dass es derzeit schwierig würde, eine solche Reise anzutreten. Aber planen könnte man ja mal. Und dafür sparen, wobei es ja durchaus Cacher geben soll, die derartige Preise aus der Portokasse schütteln. Möglicherweise ist das, ähnlich wie manche Fundzahl, aber auch blankes Cacher-Latein. Ähnlich wie die Abenteuer, die die Protagonisten einer solchen Reise gegebenenfalls bestehen werden oder könnten. Die könnten sie dann auf Stammtischen präsentieren, während das geneigte Auditorium an ihren Lippen hängt. Apropos Stammtisch, manchmal spielen sich dort abstruse Dinge ab. Doch hört selbst. Traveling Jacks Cacher-Welten. Kapitel 21. Krauterdellen. Untertitel: Das Gasthaus zur zünftigen Stube. Es gibt einen Ort in einem Park, der liegt ganz nah an einem Teich, dem Teich des Untergangs. Der Name rührt von einer Havarie, als seinerzeit ein Seetrampolin mit 1,5 Mann Besatzung nebst einer Frau in Teich stach, um an einem Pfeiler ein Buch zu signieren. Das luftgefüllte Wassergefährt, bereits mehrfach geflickt, war zu marode, das Wagnis zu überstehen, und es kam, wie es kommen musste. Ein Flicken platzte und der Navigator konnte trotz angebauter Pumpe den Druck im Schlauch nicht halten. Trotz übermenschlicher Anstrengung gelang es ihm nicht, sich und Besatzung trocken ans Ufer zu retten. An jenem See liegt eine Einkehr, in der einige wohlschmeckende Speisen der Hungrigen harren. Ob gebraten, gesotten oder frittiert, ob süß oder deftig, warm oder kalt, dort steht für jeden etwas bereit und an jedem 7. Tag eines Monats treffen sich gegen 7 Uhr am Abend jene, die die Suche nach der Dose dort zusammenführt. Dann wird gespeist, getrunken, dosiniert, Reisende werden betrachtet und man schreibt sich in ein obsoletes Buch. Niemand weiß so recht, ob's an der Gemütlichkeit gelegen oder dem Hunger eines Einzelnen geschuldet war. Doch schlägt seit einer Weile fest um 10 die Stunde der Krautadelle mit Senf. Ein wohlgefälliger Hackfleischkloß erwärmt, geschlitzt, mit Kraut gefüllt im kleinen Brot, serviert auf einem silbernen Tablett. Wer mag, genießt das gute Stück mit Senf hier im Gasthaus zur zünftigen Stube, des Wirts mit dem unaussprechlichen Namen. Die Krautadelle erlangte mit der Zeit überregionale Popularität. Zwar versuchten einige andere, diesen Gaumenschmaus zu kopieren, doch gelang es niemandem. Daher halten sich in gewissen Kreisen 2 Behauptungen. Die eine, dass die wohl beste Krautadelle der Welt nur hier zu erhalten sei, und die zweite, dass der weltbeste Hotdog in Annis Kiosk serviert wird. Man bilde sich sein eigenes Urteil. Es ist ein heißer Freitagabend. Mücken spielen über dem Teich und harren ihrer Opfer. 22 Uhr Ortszeit. Mehrere Köstlichkeiten, sprich Krautadellen, verlassen auf einem Silbertablett die Küche der zünftigen Stube und erreichen den Tisch, an dem so manches Mal über Nettigkeiten gelacht und gescherzt wurde. Zeitgleich fliegt Solang Braun durch die Tür, die ein Dampfsüchtiger geöffnet hatte, und nutzt seine Chance im Moment, als der erste Gast zugreift. Ungeachtet der Gäste fliegt er zum Tablett, setzt sich auf die nächstbeste Krautadelle und bleckt die Eckzähne. Umgehend erstarrt die zugreifende Hand in ihrer Bewegung. Es ist schließlich keine Fliege, die man wegscheuchen könnte, sondern ein ausgewachsener, nicht unbedingt nett lächelnder Häkelkäfer, der sich auf seinem Landeplatz zuerst nach rechts und dann nach links dreht, bevor er seine Eckzähne in die Krautadelle schlägt. Vielleicht ist es dem Überraschungsmoment geschuldet, dass er alle Achtsamkeit fahren lässt. Vielleicht liegt es auch an seiner Überheblichkeit oder dem Glauben an seine Eckzähne, doch es geschieht das, womit er am wenigsten gerechnet hat. Und er findet sich Millisekunden später fest von einer Hand umschlossen vis-à-vis der Person gegenüber wieder, die am Ende des Tisches sitzt. Da schau her, Solang Braun. Hätte der Käfer ein Herz, es hätte sicherlich einen Sprung getan, denn er blickt in ein seit Holzhack imprägnös berauschten Zeiten fast vergessenes Gesicht. Traveling Jack. Wenn Sie also einen Käfer finden, so lang, braun, dann senden Sie ihn ein und lassen ihn bestimmen, nicht dass sonst irgendwann der ganze Wald weg ist. Dann nickte die alte Dame, stieg in ihren Geländewagen und fuhr davon, beendete TJ seine Geschichte, erzählt so lang braun. Ich habe ihm irgendwann geflüstert, dass ich ganz dringend eine Krautadelle benötige, und er hat eine besorgt. Die haben wir dann mitgenommen und er hat sie tags drauf dehydriert und zermahlen. Dies hier ist der Extrakt. Mit diesen Worten spaziert der Käfer von dem Tütchen herunter, in dessen Innerem sich die Überreste der Krautadelle und ein Portionstütchen Senf befinden. Das ist quasi die halbe Miete, fehlt nur noch das Müsli und der Sud aus was weiß ich, erwidert Ernst. Das Müsli hole ich gleich, das konnte ich bereits besorgen, nur kann ich keine zwei Dinge tragen, ich bin schließlich kein Maultier. Perfekt, 3 von 5 ist mehr als die Hälfte, das bringt mich meiner Abreise ein gutes Stück näher. Ernst ahnt nicht, dass noch einige Zeit ins Land gehen wird, bis er auch nur ansatzweise seine Hoffnung in die Tat umsetzen kann. Ja, die Krautadellen. Lecker sind sie. Wann hatte ich eigentlich die letzte? Ist ja ein ganzes Stück her. War ja schon lange nicht mehr auf dem Stammtisch. Egal. Neulich hatte ich einen Jagdwurstburger. Kennt ihr das? Ich habe mir den auf dem Grill zubereitet. Du nimmst eine dicke Scheibe Jagdwurst, grillst die richtig schön, dass du ein lustiges Muster drauf hast, packst dann oben Cheddar drauf und das Ganze in ein Brioche-Brötchen mit einer Scheibe Salat und roten Zwiebeln, eine gute Barbecue-Soße drauf und zack, kannst du reinbeißen. Schmeckt richtig lecker, mir zumindest, und ist zum Nachmachen empfohlen. Aber so eine Krautadelle in so einem richtigen Brötchen, ja, das hätte auch was. Vielleicht mache ich die Tage mal auf dem Grill. Und wenn das was gibt und es gut schmeckt, dann mache ich davon ein Foto und stell's über den Twitter-Account ein. Verdammt, jetzt habe ich Hunger. Ein probates Mittel gegen Hunger sind auch Ablenkungen. Dann spürt man's nicht so. Manchmal isst man ja auch einfach nur aus Langeweile. Und ablenken werde ich mich und euch jetzt einfach mit einem weiteren Kapitel der Kescherwelten. Hört selbst. Traveling Jacks Kescherwelten. Kapitel 22 Blumelli. In einer Stadt namens Waschbärhausen lebt ein kräuterkundiges Weib, Blumelli genannt. Eigentlich hat die Stadt einen anderen Namen, doch dieser ist lange in Vergessenheit geraten. Schuld daran waren ein putziger kleiner Waschbär und eine noch putzigere kleine Waschbärin. Die hatten sich nämlich ganz doll lieb und einige Jahre später wurde die Stadt von ihren Nachkommen, sprich marodierenden Horden von Waschbären, übernommen. So erlangte die Stadt überregionale Bekanntheit ob ihrer Waschbärpopulation und man nannte sie alsbald Waschbärhausen, weil dort die Waschbären hausen. In dieser Stadt lebt nun Blumelli, die Kräuter- und Blumenkundige, mit ihrer Hündin Ipidehisteverfdete. Dieser überaus eigenwillige Name hat eine Geschichte und ist die Abkürzung für Ich pinkelte dem Hinkelsteinwerfer auf den Teppich. Blumelli mochte diesen Namen, da er ein bisschen was von Nofretete hatte, eine längst verstorbene Dame aus Ägypten, deren Namenkürzel einen noch eigenwilligeren Hintergrund hatte. Neureiche opferte freiwillig einen teuren Teppich, zumindest wenn man einschlägigen Nofretologen Glauben schenken darf. Blumelli liebt Blumen über alles und es gibt kein Pflänzchen auf dieser Erde, welches sie nicht benennen könnte. Obwohl die Hege und Pflege ihr körperlich einiges abverlangt, könnte sie sich keine schönere Beschäftigung vorstellen. So steht Blumelli wie jeden Tag im Garten, ihren braunen Hut auf dem Kopf und die grünen Daumen in die Taschen gesteckt. Die Sonne lässt ihr mehltauiges, friedhofsblondes Haar leuchten, während ein paar Blattläuse lustig über ihre Arme tollen. Blumelli schaut gerade über die Rosen hinweg zum wilden Wein, als ihr etwas an einer Rose auffällt, was man ungefähr mit »so lang braun« beschreiben könnte. Schnell geht sie hin, um sich genauer anzuschauen, was ihre Lieblingsblume befallen hat. Es scheint sich um einen mit Eckzähnen bewehrten Käfer zu handeln, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen hat. Gerade will sie nach dem vermeintlichen Schädling greifen, als er knurrt, »Wag es dich!« Blumelli erschreckt sich dermaßen darüber, dass sie auf ihrem Allerwertesten landet und das in ihrem Rosenbeet, worüber sie sich noch mehr erschreckt und Flüche kreischend aufsteht. »Wunderbare Performance, welch Grazie dir doch innewohnt! Aber tut das Not, dass du die Rosen ruinierst? Au, au, verdammt!« flucht Blumelli vor sich hin, während sie sich einige Dornen aus Gesäß und Armen zieht. »Was bist du für ein Ding?« »Gestatten, Solang Braun, einziger und letzter seiner Art. Mach dich aus meinen Rosen!« »Gemach, gemach, ich schade deinen Rosen nicht. Das kannst du übrigens selbst schon außergewöhnlich gut. Bist du Blumelli?« »Ja, also, woher weißt du?« fragt Blumelli. »Weil du es mir soeben gesagt hast.« »Also, prima. Man sagte mir, du kennst dich mit Blumen aus.« »Ja, eigentlich fein. Ich habe nämlich keine Zeit und benötige dringend Gladiolen.« »Die habe ich nicht. Ich mag nämlich keine Gladiolen.« »Blumelli«, sagt Solangbraun in zuckersüßem Tonfall. »Wer hat denn welche, wenn nicht du?« »Keine Ahnung. Ist mir auch egal, denn ich mag keine Gladiolen.« »Blumelli«, sagt Solangbraun in noch zuckersüßerem Tonfall. »Unter diesen Umständen hast du leider bald gar keine Blumen mehr.« Daraufhin bleckt er die Zähne und beißt genüsslich ein Stück aus der Rose, auf der er gerade sitzt. »Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit?« Solangbraun hat Blumellis Aufmerksamkeit und so hört Blumelli die unglaublichste Geschichte ihres Lebens. Und laut Rezept benötigt man für den Trank unter anderem Knollen der Gladiolis Blumelli. Aus denen kocht man einen Sud, der den Eremiten befähigt, den Almanach zu lesen, sofern er ihn, also den Sud, in einer mondlosen Vollmondnacht zu sich nimmt. Klingt komisch, ist aber so, beziehungsweise steht so im Almanach. »Woher weißt du das?« fragt Blumelli. »Hat Ernst mir gesagt«, antwortet Solangbraun. »Wenn er lesen kann, wozu dann den Sud?« »Weil er nur das Rezept lesen kann, das steht dort in jeder Sprache.« »Das muss ja ein dicker Almanach sein.« »Tatsächlich steht es nur auf der letzten Seite.« »In jeder Sprache?« »Genau.« »Wie soll das gehen?« »Es ist immer die Sprache dessen, der es gerade liest, sofern er würdig genug ist, es lesen zu dürfen.« »Und warum der Rest nicht?« »Das ist kompliziert und tut nichts zur Sache. Wichtig sind einzig und allein die Gladiolen.« »Die es nicht gibt«, entgegnet Blumelli. »Ich hasse Gladiolen. Gladiolen stinken. Ich habe darum keine Gladiolen und schon gar keine, die nach mir benannt sind.« »Noch nicht«, unterbricht Solangbraun. »Denn du wirst sogleich mit der Zucht beginnen. Und bevor Blumelli noch etwas entgegnen kann, beißt der Käfer den Stängel der Rose knapp unterhalb der Blüte durch. Sogleich, wenn du verstehst.« Ja, es ist ein recht rigoroser Käfer, unser Solangbraun. Am 2.5. im Jahre 2000 war der Blue Switch Day. Als die künstliche Verzerrung des GPS-Signals abgeschaltet wurde, kam jedermann in den Genuss eines akkuraten GPS-Signals. Jetzt sind 20 Jahre rum und im Rahmen der 20 Jahre Geocaching-Festivitäten gibt's ein neues Souvenir. Wie fein. Und damit das auch jeder irgendwie schafft, nicht nur am Schaltgedenktag, sondern bis Silvester. Mit I, nicht mit Y. Ist ja keine Katze. Ja, und dazu braucht man nur eins. Ein Geocache finden, ein Adventure Lab finden oder ein Event besuchen. Letzteres könnte bis zum Jahresende ja auch vielleicht wieder möglich sein. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber was ist schon sicher? Ich persönlich denke, der Tod. Gestorben wird immer. Und ich wage zu behaupten, dass das vielerorts vorherrschende Geweine über die Corona-bedingte Maskenpflicht ebenfalls noch eine ganze Weile anhalten wird. Das ist aber meine ganz persönliche Einschätzung. So las ich neulich auf Twitter, dass Menschen verlangen, dass die Regierung die Masken stellen müsse, wenn sie schon deren Benutzung vorschreibt. Warum genau? Schreibt die Regierung für Kraftfahrzeuge nicht auch eine Zulassung und eine technische Überwachung in regelmäßigen Abständen vor? Hat da auch mal jemand die Kostenübernahme gefordert? Helmpflicht für Motorradfahrer, werden die Helme von der Regierung bezahlt? Warnwestenpflicht? Ja, die Vergleiche hinken tatsächlich. Aber dennoch, wenn Entscheidungen der Regierung nicht gefallen, gibt es die Möglichkeit der Petition. Die Regierung ist übrigens Regierung, weil die Mehrzahl der Bürger das so wollte. Man hätte auch jemand anders wählen können. Hat man aber nicht. Das ist das Problem mit oder das Gute an der Gemeinschaft. Man einigt sich auf Verhaltensregeln. Damit ist üblicherweise nicht jeder einverstanden, aber das muss er auch nicht. Hauptsache er hält sich dran. Zum Beispiel auf die Leute zu bestimmen, die im Anschluss weitere Verhaltensregeln bestimmen. Es kann halt nicht jeder Bestimmer sein, denn viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Das sieht man in diesem Zusammenhang auf Länderebene. Jeder macht, was er will, und das mit wachsender Begeisterung. Föderalismus macht's möglich. Egal, ist nur meine Meinung. Nennt es meinetwegen Polemik, was weiß ich schon. Zurück zu den Kescherwelten. Traveling Jacks Kescherwelten, Kapitel 23, Elefant. Einige Monate waren ins Land gegangen, bis Blomelli der Durchbruch gelang. Heraus kam eine Art Schwertlilie mit Rosenknospen. Während die Blüten einen sanften Rosenduft verströmen, stanken die Blätter erbärmlich nach Sumpf. So langbraun war das einerlei. Er biss das Grünzeug oberhalb der Knollen ab, ließ die Knollen von Blomelli schälen, klein schneiden und mehrere Stunden kochen. Das Ergebnis wurde durch ein Sieb gegossen und weiter eingekocht, bis das überflüssige Wasser verdampft war und ein zähes Konzentrat übrig blieb. Dieses Konzentrat füllte Blomelli in einen kleinen Fiesling, wie manche derartige Fiolen nennen, und band einen Faden daran, damit Solang Braun sie transportieren konnte. Der Käfer flog nach Hannover, nutzte das Buch und erreichte die Gaststätte, wo er Ernst die Fiole übergab. Gladiolus Blomelli, Konzentrat für gut 2 Liter. Alles, was nun noch fehlte, war eine mondlose Vollmondnacht. Das war gestern. Solang Braun fliegt den Fluss entlang, dann aufs offene Meer hinaus und immer weiter in Richtung des Horizonts. Müde wird er nicht, schließlich ist er magisch. Irgendwann hört er ein Rauschen, welches von Minute zu Minute stärker wird. Auch das Meer scheint schneller zu fließen. Unmengen von Wasser bewegen sich zum Horizont, um dort über die Kante zu schwappen und sich in den Weiten des Universums aufzulösen. Der Käfer fliegt über die Kante hinaus und blickt in die Unendlichkeit. Es schien von einer Sekunde auf die andere Nacht geworden zu sein. Die Schwärze des Weltalls getupft mit Sternen und weit unter ihm ist schemenhaft der Schwanz der Schildkröte zu erahnen. Solang Braun ist unbegeistert. Einerseits, weil er am falschen Ende herausgekommen ist und andererseits, weil er im Weltall mangels Atmosphäre nicht wie gewohnt fliegen kann. Glücklicherweise befindet sich der Rüssel des rückwärtigen Elefanten ganz in der Nähe, so dass der Käfer den Umstand nutzt und sich über den Rüssel zunächst zum Kopf und dann zum Auge des Elefanten vorarbeitet. Selbstverständlich dauerte das etwas, denn ein Elefant, der den Teil einer Welt tragen kann, ist nicht gerade klein und dementsprechend lang ist auch sein Rüssel. Das Faltenlabyrinth seiner uralten Haut gleicht tiefen Tälern und die Erhebung in ganzen Hügelketten. Glücklicherweise scheint sich knapp oberhalb dieser Haut eine dünne Schicht Atmosphäre zu halten, in der der Käfer fliegen kann. Als er am Auge ankommt und dessen riesige Ausmaße erkennt, macht er sich keine Illusionen, dass der Elefant ihn würde wahrnehmen können. Ein Mensch sieht schließlich auch nicht die Mikrobe, die in seiner Tränenflüssigkeit schwimmt. Oder die Milbe, die auf seiner Wimper herumtanzt. Nein, er muss einen anderen Weg finden und findet tatsächlich eine enorme Röhre im Augenwinkel des Elefanten, den Tränenkanal. Der letzte seiner Art fliegt den Tränenkanal hinauf bis in die Stirnhöhle des Elefanten. Dort setzt er sich auf ein weiches Bündel an der Siebbeinplatte und überlegt, was er nun tun könne, um die Aufmerksamkeit des Elefanten zu erringen. »Du sitzt auf meinem Sehnerv«, glaubt Solang Braun in seinem Kopf zu hören. »Ja, Käfer, genau dich meine ich«, sagt der Elefant. Solang Braun ist sprachlos, das ist ja einfach. Und als er seinen Staunen wiedergefunden hat, erklärt er dem Elefanten in groben Zügen sein Vorhaben. Glücklicherweise ist der Elefant alt, sehr alt sogar, und zudem haben Elefanten ein enormes Erinnerungsvermögen, weshalb sie dazu neigen, kaum jemals etwas zu vergessen. Insbesondere dann nicht, wenn sie jahrtausende lang keine Unterhaltung haben, weil sie auf dem Schild einer Schildkröte stehend, eine Welt tragend durchs Universum driften. So erhält Elefant, wie der Elefant genannt wird, nur selten neue Informationen, was erfahrungsgemäß einem Vergessen der Alten zusätzlich entgegenwirkt. Elefant erinnert sich, irgendwann einmal erfahren zu haben, dass man eine Weltraumschildkröte steuern könne. Das Verfahren sei jedoch unausgereift, weil uralte Weltraumschildkröten dazu neigen, sich jeglicher Steuerung zu widersetzen. Als Grund wird Altersstarrsinn angenommen, genaueres weiß man jedoch nicht. Bevor eine Weltraumschildkröte ihre Elefanten und eine Welt erhält, muss sie allerdings zum Ort der Weltempfängnis geflogen werden. »Und wie genau?«, fragt Solang Braun. »Nun, soweit ich mich erinnere, schiebt der Navigator der Schildkröte eine Art Navigationshilfe in den Anus, der relativ verkümmert ist, weil Weltraumschildkröten nur im Wachstum essen. Sobald sie ausgewachsen sind, hören sie auf zu essen und haben folglich keine Ausscheidung mehr. Erst dann dürfen sie eine Welt empfangen. Weil der Verdauungstrakt so nichts mehr zu tun hat, aber reiztechnisch am Gehirn hängt, wird er von Navigatoren zur Navigation verwendet.« »Hm. Und wo hat eine Schildkröte ihren Anus?« »In der Nähe des Panzers auf der Unterseite.« »Und was steckt man da hinein?« »Eine Art goldenen Schlüssel mit kreuzförmig angeordneten Zacken vorne und einem Quergriff hinten.« Mit diesen Informationen macht sich Solang Braun auf den Weg, nachdem er sich beim Elefanten bedankt hatte. »Als ich den Anus endlich gefunden hatte, such du mal ein winziges kreuzförmiges Loch an einer so riesigen Schildkröte.« Eine aufregende Geschichte, aber es fehlt dennoch das Teil zum Navigieren. »Irgendeine Ahnung, wo man so einen Schlüssel findet?«, fragt Ernst, nachdem Solang Braun sein Abenteuer zum Besten gegeben hat. »Nein, habe ich nicht, aber vielleicht hat der Autor des Buches eine Ahnung, dieser Traveling Jack.« »Wo willst du den denn finden? Er kann faktisch überall sein oder sogar tot.« »Aber es stand doch etwas über ihn im Buch und dass es eine Art Reisebuch ist. Sollte man da nicht irgendwo etwas zu schreiben?« Ernst blättert durch das Buch. »Stimmt, da steht eine Nummer drin, die irgendwo nachverfolgbar ist. Das muss etwas mit diesem Spiel zu tun haben, über das ich gelesen habe. Aber ohne Computer kommen wir hier nicht weiter.« Der Käfer merkt sich Nummer, Adresse und was er tun soll, wenn er einen Computer findet. Danach stürzt er sich erneut in das Buch und materialisiert in einem Bus. Am Steuer sitzt nicht nur ein Mann, der in gewissen Kreisen als Geoborat bekannt ist, sondern ihm wurde jüngst sogar über unbekannte Kanäle das Buch zugespielt. Ein derzeit recht verwirrender Umstand zumindest, soweit es Solang Braun betrifft. Dieser sitzt auf einer Decke und lässt die neue Umgebung auf sich wirken. Nach kurzer Zeit hält der Fahrer den Bus an, greift sich eine Art Navigationsgerät und verschwindet. Nach einer Weile kehrt er zurück und fährt weiter. Das wiederholt sich mehrere Male. Zwischendurch telefoniert er und dann und wann tippt er auf einem flachen Ding herum. Nach einer weiteren Weile begreift Solang Braun, dass es sich um eine Art Computer handeln muss und als Geoborat auf irgendeinem Parkplatz beschließt, ein Nickerchen zu machen, wittert der Käfer seine Chance und berührt mit seinem Fühler das Ding. Sofort flammt der Monitor auf und zeigt eine Karte mit bunten Punkten. Es dauert eine Weile, bis Solang Braun versteht, wie das Gerät funktioniert. Irgendwann in der Nacht stößt er endlich auf die Suchfunktion. Der Letzte seiner Art sucht und sucht, während der Akku des Geräts langsam zur Neige geht. Solang Braun schaut sich Foto um Foto an und plötzlich sieht er ihn. Den Schlüssel, golden auf einer hölzernen Halterung, geschmückt mit einem blauen Band. Vorn kreuzförmig angeordnete Zacken, hinten einen Griff. Man nennt ihn Bud. In diesem Moment erlischt die Anzeige. Der Akku ist leer. Am nächsten Morgen ist der Fahrer des Busses arg über den Umstand verwundert, wie sich das Akku seines Tablets über Nacht entladen konnte. Da er das Gerät jedoch an das Bordnetz anschließen kann, steht seiner Weiterfahrt nichts mehr entgegen. Nur solange Braun ist zum Warten verdammt, schließlich will er sich dem Fahrer nicht offenbaren. Nach nicht allzu langer Fahrt erreichen sie die geoboratische Behausung. Solang Braun ist genervt, denn der Hauptbewohner seines derzeitigen Etablissements ist quasi immer präsent und bot dem Käfer bislang keine Chance, den Minicomputer erneut zu nutzen. Auch muss sich der Letzte seiner Art bedeckt halten, um nicht entdeckt zu werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der momentane Besitzer des Buchs Letzteres unter einem Rucksack und diversem anderen Kram begraben hat, was wiederum bedeutet, dass solang Braun der Rückweg verwehrt bleibt. In der kommenden Nacht liegt das Tablet auf dem Tisch, während sein Besitzer sich zur Ruhe gebettet hat. Endlich bietet sich die Möglichkeit zu einer erneuten Recherche und so erfährt Solang Braun, dass man das gesuchte Navigationsgerät Buttpuller nennt. Gerade als er überlegt, wie er an ein solches Gerät herankommt, spielt ihm der Zufall in die Hände. Es erscheint eine kleine Meldung, dass eine Nachricht eingegangen sei und sie stammt, so unglaublich das auch ist, von jenem Traveling Jack. Solang Braun berührt das Fenster und sogleich kann er die Nachricht lesen, in der der Autor des Buches erklärt, erfahren zu haben, dass Geoborat momentan im Besitz des Buches sei und ihn bittet, diesen Erhalt auch zu loggen. Dies könnte von Vorteil sein, denkt Solang Braun, denn um die Nummer zu erfahren, muss man das Buch unter dem Berg von Krempel herausholen und dann bietet sich vielleicht die Möglichkeit, das Wurmloch zu nutzen. Leider freut sich Solang Braun zu früh, denn obwohl Geoborat die Nachricht am nächsten Tag liest und sogar beantwortet, denkt er nicht daran, dem Wunsch des Owners nachzukommen. Und somit bleibt das Buch für Solang Braun unerreichbar, unter einem Rucksack und diversen anderen Utensilien verschüttet. Ein Umstand, der erfreulicherweise nur wenige Tage anhält, denn irgendwann benötigt Solang Brauns unfreiwilliger Gastgeber ein Objekt aus dem Rucksack, was Solang Braun die ersehnte Flucht ermöglicht. Zurück in Ernsts Gaststätte. Und ich konnte endlich zurück, endet Solang Braun seinen Bericht über die letzten Tage. Ein Buttpuller, so. Ernst konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Lange schon war die Jagd verboten, um die letzten Tierbestände in den Reservaten zu schützen. Aber eine Ahnung, woher du ein solches Objekt bekommst, hast du nicht, richtig? Richtig. Ich weiß nur, dass dieser Traveling Jack einen besitzt. Zumindest fand ich einen Bericht über eine Veranstaltung, zu der er ein Geschenk bekam. Falls er den noch hat, müsste ich nur herausfinden, wo er sich befindet. Nun, du wurdest von einer Zauberin gehäkelt, richtig? Stellte Ernst mir rhetorisch als ernsthafte Frage fest. Diese Zauberin hat dich anstelle eines Miniaturhochsitzes gehäkelt für einen Miniaturhochsitzbauer, einen Reisenden namens Johann, in dessen Vitrine du lange auf einer Präsenterpackung Hannoveran imprägnierter Holzhackschnitzel residiertest. Eine Vitrine, die auch jener Paranoix besaß, über die jemand namens Jack ein Buch schrieb. Was wäre, wenn Johann, Paranoix und Traveling Jack ein und dieselbe Person sind? Dann wären wir schön blöd, weil wir da nicht früher drauf gekommen sind. Aber jetzt, wo du es sagst, erscheint es gar nicht mal so abwegig. Wenn dem so ist, weißt du, wo sich der Buttpuller befindet? Du hast schließlich eine lange Zeit in einer Vitrine verbracht. Ja, aber ich war ziemlich zugedröhnt und dann gab es einen Knall und ich befand mich in einem Hohlraum in einem Berg. Möglicherweise gibt es das alles nicht mehr, zweifelt Solang Braun. Unwahrscheinlich, beruhigt Ernst. Dich gibt es ja schließlich auch noch und die Münze und das Buch. Es besteht eine gute Chance, dass alles noch da ist. Wir wissen derzeit nur nicht, wo und wann. Na dann ist es ja ganz einfach, erwidert Solang Braun ironisch. Das habe ich nicht gesagt, aber wir kennen drei Realitäten. Meine Zeit, die Zeit, in der du über das Buch wechselst, und die hiesige Zeit, die meiner Zeit eine Millisekunde hinterherhängt. Du sagst, wir kennen drei Realitäten, doch wie viele gibt es insgesamt? Das Ding könnte überall sein. Naja, nicht wirklich, denn wenn du irgendwo liest, dass Jack den Buttpuller geschenkt bekam, wird er ihn wohl haben. Und da es exakt der Jack ist, der dieses Buch schrieb, handelt es sich logischerweise um dieselbe Realität. Also muss ich zurück zu Traveling Jack. Offensichtlich. Und wie finde ich ihn diesmal? Dazu hätte ich eine Idee. Hast du eigentlich noch die Nummer unter deinem Flügel? Bekanntermaßen befindet sich unter Solang Brauns Flügel eine Messingplakette mit einer Nummer. Diese hatte jener als TJ bekannte Mensch seinerzeit dort befestigt. Sofern der Käfer dorthin zurückfände, müsste er dort den Buttpuller finden. Die Sache hat lediglich zwei Haken. Nummer 1, noch ist fraglich, ob so lang Braun den Buttpuller halten kann. Und Nummer 2, ob er mit dem Teil zusammen erneut das Buch erreicht. Sollte es nämlich zwischenzeitlich an einen anderen Ort verbracht werden, hätte Solang Braun ein Problem. Als Solang Braun materialisiert, spürt er sogleich die berauschende Wirkung Hannoveran imprägnierter Holzhackschnitzel. Wider Erwarten findet er sich in einer Vitrine wieder, die neben dem Buch sowohl eine Präsenterbox Hannoveran imprägnierter Holzhackschnitzel als auch den Buttpuller enthält. Bedauerlicherweise interessiert Solang Braun sich nicht mehr für das goldene Objekt mit dem blauen Band. Denn alles, was er will, befindet sich in der kleinen blauen Box, auf der er sich niederlässt. Traveling Jack hatte einen Frosch geschenkt bekommen. Es ist ein Plüschfrosch, handgefertigt und bedauerlicherweise tot. Ein Umstand, der nicht weiter verwunderlich erscheint, denn Plüschtiere sind im Allgemeinen tote Gegenstände, egal wie lebendig sie auch aussehen. Jener Plüschfrosch wurde mittels eines Camping-Plüschbeils gemeuchelt, welches noch in seinem Leib steckte. Traveling Jack entfernte das Beil jedoch fachgerecht, da er der Ansicht war, dass ein toter Plüschfrosch ohne spezifische Mordwaffe universeller in Szene zu setzen sei, als lediglich für Camping-Plüschbeilaufnahmen. So zum Beispiel als Fraßopfer eines mit Eckzähnen bewehrten Häkelkäfers. Aus diesem Grund erlebt Solang Braun seinen ersten Entzug Monate nach seinem Rückfall in der roten Stoffblutlache eines Plüschfrosches und erinnert sich an Ernst, die Schildkröte und den Buttpuller, während er seine entzugsbedingte Aggression unterdrückt und seine Eckzähne aus dem Plüschfrosch zieht. »Wie lange bin ich hier?«, fragt er. »Keine Ahnung. Aufgefallen bist du mir vor 7 Monaten, als ich ein DVD-Ruling gesucht habe,« antwortete Traveling Jack, der gerade mit den Fotos der Szene fertig geworden ist. 7 Monate. »Was machst du eigentlich wieder hier und hat Ernst die Krauterdelle geholfen?« Solang Braun erzählt TJ, was bislang vorgefallen ist und dass er eigentlich auf der Suche nach dem Buttpuller war, als er der Wirkung der Holzhackschnitzel erlag. »Und damit kann man eine Weltraumschildkröte steuern?«, sagt Traveling Jack, dessen Tonfall keinen Zweifel an seinen Zweifeln lässt. »Soweit man dem Elefant glauben kann, schon.« »Und du kannst das Ding tragen?« »Vermutlich nicht, aber du könntest mich mit dem Buttpuller auf das Buch legen.« Also holt TJ das Buch und den Buttpuller aus der Vitrine und lehnt das Buch an die Wand. Dann bindet er den Käfer mit dem blauen Band auf den Griff, um ihn Sekunden später mit den Worten »Lust auf eine Runde Dart« mit der Spitze vorangegen bzw. in das Buch zu werfen. »Das wurde ja auch langsam Zeit«, meint Ernst, als er den Käfer losbindet, der in einer blauen Aura plötzlich auf der Theke erschien. »Ich hatte dich schon aufgegeben. Du hast ja offensichtlich echt lange suchen müssen.« »Nun, oder hatte er das Teil gar nicht mehr und ihr musstet recherchieren?« »Och, wie seid ihr drangekommen und wer hat dich festgebunden?« »Das war...« »Nun erzähl's doch endlich!« »Fertig!« »Ja, warum?« »Also, ich materialisierte direkt in der Vitrine, in der sich das Ding und Hannoveran imprägnierte Holzhackschnitzel befanden. Und wegen der...« »Oh je, du hast dich zugedröhnt?« »Nun ja, ich konnte nicht anders.« Erwidert Solang Braun, was auch der Wahrheit entspricht, denn Häkelkäfer haben eine hohe Affinität zu Hannoveran imprägnierten Holzhackschnitzeln, insbesondere dann, wenn sie mit den entsprechenden Eckzähnen bewehrt und die letzten ihrer Art sind und ihrer berauschenden Wirkung längere Zeit ausgesetzt waren. So hört sich Ernst mürrischen Blicks die Geschichte Solang Brauns an und obwohl er so lange warten musste, ist er doch froh, dass die Mission bis zu diesem Punkt gelungen ist. Das Schwerste steht ihnen jedoch noch bevor. Denn erstens ist der Buttpuller noch nicht dort, wo er hingehört, und zweitens bezweifelte er innerlich, dass es ausreicht, einer Weltraumschildkröte dieses Teil einzuführen, um sie steuern zu können. Andererseits, warum eigentlich nicht? »Das Problem ist, dass ich den Buttpuller nicht tragen kann«, endet der Käfer. »Tja, dennoch bist du der Einzige, der überhaupt bis dahin kommen kann.« »Das ist so nicht ganz korrekt. Ich denke, dass du mich zum Rand der Welt bringen könntest.« »Ach so? Mit meinem Shuttle vielleicht? Oder schwimmend?«, fragt Ernst ironisch. »Nein, ein Boot böte sich an.« »Das ist wahr, doch bin ich bedauerlicherweise kein Bootsbauer.« »Sondern ein Zauberer.« »Die Magie reicht zumindest bis zum Rand der Scheibenwelt. Das bedeutet, bis dahin sollte ein Zauber reichen. Du solltest nur aus Sicherheitsgründen die Welt nicht verlassen.« »Und wie schaffst du dann den Steuerknüppel zur Rosette? Er ist dir zu schwer.« »Du kannst ihn nicht halten und schon gar nicht mit ihm fliegen.« Du bist der Zauberer, verringere sein Gewicht. Am Morgen des nächsten Tages besteigt Ernst das Kanu, das er sich soeben am Rande des Flusses erzaubert hat. Solang Braun probiert indessen noch einige Flugmanöver mit dem durch bloße Zauberei gewichtsmäßig auf wenige Mikrogramm erleichterten Buttpuller, bevor er sich im Bug des Bootes niederlässt. Ernst legt ab und lässt sich von der Strömung treiben. Am nächsten Tag erreichen sie den Strom und einen weiteren Tag später das Meer. Selbstverständlich hätte der Autor die Flussfahrt in den herrlichsten Farben beschreiben können, ebenso wie das Sonnenlicht in den Wellen glitzerte. Aber wen hätte das interessiert? Auch hätte das eine oder andere Wortgeplänkel zwischen Ernst und Solang Braun dem einen oder anderen Lesern ein Lächeln entlocken können. Doch bedauerlicherweise neigen Leser heutigen Tags dazu, Bücher einfach wegzulegen, sobald sie vermeidbare, unspannende Längen in der Erzählung zeigen, weshalb an dieser Stelle auf weitere Beschreibungen verzichtet wird und wir den Zeitraum der Überfahrt einfach überspringen. Die See ist rau und die Strömung schnell, als das Kanu plötzlich und unerwartet gegen eine Barriere stößt. Es ist ein runder Balken im Wasser und erscheint hier wenige hundert Meter vor dem Rand der Welt entfernt verankert zu sein. Ernst starkt sich mit dem Paddel am Balken entlang. Ein schwieriges Unterfangen, denn das Boot wird längsseits gegen das Rundholz gepresst. Nach wenigen Metern erreicht er ein Schild, welches nicht nur unmissverständlich darauf hinweist, dass jegliche Zauberei in wenigen Metern und die Weiterreise über diese Umrandung hinaus in der Regel mit dem Tod des Reisenden endet. Da das unvermeidliche Risiko besteht, nicht nur über den Rand der Welt hinausgespült, sondern einer gesundheitsabträglichen, nämlich fehlenden Atmosphäre sowie dort vorherrschenden Temperaturen ausgesetzt zu werden. »Ich befürchte, hier komme ich nicht weiter«, sagt Ernst zu Solang Braun. »Nun, dann muss ich es allein schaffen«, erwidert Solang Braun, breitet seine Flügel aus, greift sich den nur wenige Mikrogramm schweren Buttpuller und entschwindet mit einem Brummen jenseits des Rundholzes. Und während Ernst sich vergeblich bemüht, sein Kanu gegen die Strömung vom Rundholz freizubekommen, fällt Solang Braun nach gut 161 Metern ins Meer, weil der Buttpuller von einer Sekunde auf die andere exakt wieder das wiegt, was er vor dem Erleichterungszauber wog. Solang Braun hält sich krampfhaft an ihm fest. Die Strömung zerrt an ihm, wird immer reißender, bis sich die Wassermassen von jetzt auf gleich in Gischt auflösen, sobald sie ein Stück weit über den Rand der Welt gestürzt sind. So sehr Ernst sich auch anstrengt, gegen die Strömung anzukämpfen, er unterliegt. Er kann das Kanu zwar mit Mühe an der Begrenzung entlang schieben, doch er schafft es nicht, es zu lösen. Der Druck des Wassers ist zu gewaltig. Resigniert gibt er auf. Ernst stützt die Ellbogen auf die Knie und legt das Kinn auf seine Handflächen. Da fällt sein Blick auf seinen Zauberstab, der achtlos unter ihm im Boot liegt. »Ich bin ein Zauberer. Wie wäre es mit einem Außenborder?«, denkt er sich, verwirft den Gedanken jedoch sofort wieder, da man ihn nicht am Kanu befestigen könnte. »Ach was, nicht kleckern, sondern klotzen«, murmelt er vor sich hin, ergreift den Stab und spricht einen hoffentlich korrekten Zauberspruch, der sein einfaches Kanu in ein ordentliches Boot mit großem Motor transformieren soll. Daraufhin beginnen Stabsverzierungen sich zu bewegen. Sie veränderten langsam, aber stetig ihre Form und leuchteten kurz in sanftem Blau, bis sich Sekundenbruchteile später eine Art leuchtender Blitz aus seiner Spitze löst und in das Kanu einschlägt. Ansonsten passiert nichts, abgesehen von einem kleinen Wasserstrahl, der durch ein kleines Loch im Rumpf an der Stelle eintritt, in der sich der Blitz des Zauberstabes entladen hat. Hut ruht indessen in sich selbst, schwerelos unterhalb des Randes der Scheibenwelt im abfließenden Wasser und lauscht dem sanften, eigenwilligen Rauschen, was nur entsteht, wenn Wasser sich plötzlich schwerelos in Gischt auflöst. Raum und Zeit haben hier und jetzt keine Bedeutung. Er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, und wüsste er es, wäre es ihm relativ. Gerade sinniert er über eine Nuance des Zisch im Pfsch, als etwas in ihn hineinplumpst und er daraufhin im Wasserstrom gute 30 cm steigt, bis Anziehungskraft und Wasserstrom sich erneut ausgeglichen haben. Gleichzeitig fühlt er eine Präsenz, so lang, Braun, die er lange nicht gespürt hatte. »Da habe ich ja noch mal Glück gehabt«, bemerkt der Käfer, der bis fast in die äußerste Spitze des roten Hutes von Tequila gedrückt worden ist. Fast wäre der Buttpuller weg gewesen. »Der was?«, formt sich eine Frage in Solang Brauns Kopf. »Der Buttpuller, der Schlüssel, der Steuerknüppel«, antwortet Solang Braun. »Es ist eine lange Geschichte. Den größten Teil kennst du ja bereits. Fakt ist, ich muss dieses Ding an einer ganz bestimmten Stelle in die Schildkröte stecken, um sie navigieren zu können. Dann kann unser Eremit den Trank zu sich nehmen und lesen, was zu lesen ist, um in seine Zeit zurückzukehren. Das Problem ist, dass ich den Schlüssel nicht tragen kann und somit nicht dorthin bringen kann, wo er hin muss. Nun, kein wirkliches Problem, denn wir sind wo? Unter dem Rand der Scheibenwelt. Wo noch? In dir, im Wasser, im Weltraum. Wer noch? Keine Ahnung, eine Schildkröte, Elefanten, Raumschiffe. Genau, Elefanten, und die haben was? Du bist anstrengend, eine Welt auf ihrem Rücken. Sie haben ein muskulöses Greiforgan, Rüssel genannt. Und? Mit dem wird uns einer der Elefanten erreichen und gegebenenfalls weiterreichen können. Dir ist klar, wie riesig der ist. Für den sind wir ein Staubkorn. Wenn wir in eine Hautfurche fallen, ist das wie der Fall in eine Schlucht. Und wenn er uns aufsaugt? Wie aufsaugt? Nun, wenn er uns mit seinem Rüssel samt Wasser aufsaugt und dort hinausdrückt, wo wir hin müssen. Als wenn er wüsste, wo. Dann muss er ihn lenken. Wer? Er, der Käfer, du. Und wie sollte ich das anstellen? Er kann mich ja nicht einmal sehen. Aber er hat schon einmal mit dem Elefanten kommuniziert. Woher weißt du? Setze er sich erneut auf den Sehnerv des Elefanten und stelle eine Verbindung her, damit er sehen kann, was der Elefant sieht, dann lenke er ihn. Und wie soll ich diese Verbindung herstellen? Er hat Eckzähne. Solang Braun krabbelt aus dem Hut und orientiert sich. Glücklicherweise befinden sie sich in der Nähe des rückwärtigen Elefanten. Er sollte sowohl den Hut als auch so gerade das hintere Ende des Panzers der Schildkröte erreichen können. Das würde aber nicht genügen. Eines nach dem anderen, denkt der Käfer und fliegt los. Es dauert eine Weile, bis er auf dem Sehnerv des Elefanten Platz nehmen kann. Da bist du ja wieder, begrüßt ihn der Elefant. Ja, da bin ich wieder, antwortet Solang Braun und konfrontiert ihn mit seinem Vorhaben. Der Autor dieser Zeilen könnte jetzt zwar en Detail erläutern, dass der Biss des Käfers für den Elefanten äußerst schmerzhaft ist und auf der Scheibenwelt fast ein Erdbeben respektive Tsunami auslöst. Des Weiteren, unter welchen Fairnessen Hut samt Inhalt eingesaugt und an exakt der richtigen Stelle herausgespült wird, weil Elefantenrüssel von magischen Elefanten wesentlich länger sind, als sie ausschauen, und wie Solang Braun es schaffte, den Buttpuller in den Butt zu bekommen. Das liest sich zwar zunächst spannend, ist es aber nicht. Es würde lediglich einerseits den Umfang dieses Werkes sprengen und gegebenenfalls vom Leser andererseits als unnötige Länge empfunden. Aus diesen Gründen spulen wir auch hier virtuell nochmals ein kleines Stückchen vor. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.